SWR 2 Hörspiel. Wir bringen heute ein Hörspiel nach der Erzählung von Charles Dickens, Der Weihnachtsabend. Dies ist die Geschichte von Ebenezer Scrooge. Sie beginnt an einem Tag, den man den schönsten im ganzen Jahr nennt. Am Tag vor dem Weihnachtsfest, dem heiligen Abend. Hatte man es heute besonders eilig in dem kleinen Gässchen des alten London, in dem Mr. Scrooge sein Kontor hatte? Obwohl es neblig und fast schon dunkel war an diesem Nachmittag, sah er von seinem Stehpult aus, an dem er wie immer mit Rechnungen beschäftigt war, viele Menschen vorübergehen. Es waren fröhliche Menschen, so schien es. Trotz der schneidenden Kälte und des Windes, der ihnen den Schnee ins Gesicht blies, vergaßen sie nicht den kleinen, schmächtigen Jungen, der vor Mr. Scrooges Kontor stand und ein Weihnachtslied sang. Einen Penny hatte fast jeder übrig, um ihn in die vorgestreckte Mütze des Kleinen fallen zu lassen. Welt ging verloren, Gott segne sie. Vielen Dank und fröhliche Weihnachten. Christ ist geboren. Ebenezer Scrooge schien das heitere Singen des kleinen bettelnden Knaben nicht zu gefallen. Wütend schlug er das dicke Kontobuch zu und eilte zur Tür. Was soll denn das Geschrei hier? Mach, dass du wegkommst. Fröhliche Weihnachten, Mr. Scrooge. Weihnachten, ich hab zu arbeiten und du störst mich mit deinem Gekrähe. Wenn du nicht sofort verschwindest, sollst du mich kennenlernen. Du, los, weg! Ich gehe schon. Verzeihung, Mister. Na, endlich. Cratchit! Cratchit! Mr. Scrooge. Schließen Sie die Läden vor den Fenstern. Sehr wohl, Mr. Scrooge. Nicht auszuhalten, dieser Lärm heute. Haben Sie die Mahnung jetzt ausgeschrieben? Sehr wohl, Sir. Dann rechnen Sie das hier nochmal nach. Ja. Na, was ist denn noch? Wenn ich vielleicht jetzt Feierabend machen dürfte, Mr. Scrooge. Es ist heute Heiligabend. Meine Kinder warten sicher, dass ich... So, Ihre Kinder warten. Nur... Heiligabend. Ich vermute, dass Sie morgen den ganzen Tag frei haben wollen. Wenn es Ihnen passt, Sir. Es passt mir nicht. Aber Weihnachten ist doch nur einmal im Jahr, Sir. Glauben Sie, dass ich Ihnen einen Tag Lohn für einen Tag Faulenzen bezahle? Weihnachten. Was geht mich Weihnachten an? An jedem 25. Dezember versuchen Sie, mich zu bestehlen. Mr. Scrooge. Sie werden morgen den ganzen Vormittag hier sein. Und jetzt machen Sie, dass Sie wegkommen. Ich danke Ihnen, Mr. Scrooge, und einen gesegneten Christabend wünsche ich. Noch Unsinn, nun gehen Sie schon. Fröhliche Weihnachten, Onkel. Oh, Mr. Cratchit. Guten Abend, Sir. Auch Ihnen ein frohes Fest, Mr. Cratchit. Danke, Sir. Ich sehe, dass Sie Feierabend gemacht haben. Sie wollen sicher noch etwas einkaufen zum Fest. Für Ihre Kinder? Nun, Sir, in aller Bescheidenheit. Da wünsche ich Ihnen viel Freude heute Abend. Vielen Dank, Sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Cratchit. Nun, Onkel, auch dir fröhliche Weihnachten. Dummes Zeug. Was für Weihnachten, dummes Zeug? Onkel, das kann ich dir ernst sein. Fröhliche Weihnachten. Was hast du schon für einen Grund, fröhlich zu sein? Du bist arm genug. Und Sie sind reich genug, Onkel. Was haben Sie für einen Grund, mürrisch zu sein? Dummes Gerede, alle miteinander. Als ob heute die Welt verrückt geworden wäre. Was ist Weihnachten für dich anderes als ein Tag, wo du Rechnungen bezahlen sollst, ohne Geld zu haben? Ich kenne euch doch alle, ihr armseliges Gesindel. Onkel. Feiere du Weihnachten nach deiner Art und lass es mich nach meiner Art feiern. Ja, aber sie feiern es nicht. Ich habe auch gar keinen Grund dazu. Doch du, mein lieber Neffe, hast ja dafür umso mehr. Wenn ich bedenke, was es dir schon genützt hat. Es hat mir bisher kein Stück Gold und Silber in die Tasche gebracht. Ach. Aber ich habe Weihnachten immer als eine gute Zeit betrachtet. Als eine Zeit der Vergebung und Barmherzigkeit. Als eine Zeit, wo die Menschen einträchtig ihre verschlossenen Herzen auftun und andere Menschen betrachten, als seien sie ihre Brüder und Reisegefährten in eine bessere Welt. Und nicht eine andere Art von Geschöpfen, die einen ganz anderen Weg gehen. Es wundert mich, dass du mit deinem Redetalent nicht ins Parlament kommst. Guten Abend, Ich bitte um Entschuldigung. Was wollen Sie? Gesegnete Weihnachten wünsche ich den Herrn. Danke, mein Herr. Was wollen Sie? Ich habe sicher die Ehre, mit den Herren Scrooge und Marley zu sprechen. Mein Kompagnon Mr. Marley ist seit 7 Jahren tot. Tot wie ein Türnagel. Er starb heute vor 7 Jahren. Die Firma gehört jetzt mir. Was wollen Sie? Ich zweifle nicht, dass sein überlebender Geschäftspartner auch seine Freigebigkeit besitzen wird. Freigebigkeit? Wenn Sie einen Blick in dieses Beglaubigungsschreiben tun würden, Mr. Scrooge. Ich komme vom Vorstand des hiesigen Armenhauses. Armenhaus? Ich habe die löbliche Aufgabe übernommen, unsere wohlhabenden Mitbürger um eine Spende zu bitten. Spende, so. An diesem festlichsten Tag des Jahres, Herr Mr. Scrooge, ist es mehr als wünschenswert, einigermaßen wenigstens für die Armen zu sorgen, die in dieser Zeit in großer Bedrängnis sind. Es fehlt oft am notwendigsten. Nahrungsmittel, Feuerung. Hm. Welche Summe darf ich für Sie aufschreiben, Mr. Scrooge? Nichts. Sie wünschen, ungenannt zu bleiben, Sir. Ich wünsche, dass Sie mich zufrieden lassen. Ich habe nicht die Mittel, mit meinem Gelde Faulenzern eine Freude zu machen, auch nicht zu Weihnachten. Es sind viele dabei, die unschuldig in Armut gerieten, mein Herr. Ich bezweifle, dass jemand unschuldig in Armut geraten kann, wenn er den Willen zur Arbeit hat. Es sind Kranke unter den Armen, die lieber sterben würden. Dann wäre es gut, wenn Sie es täten und die überflüssige Bevölkerung verminderten. Aber Onkel... Übrigens zweifle ich sehr an Ihren Ausführungen. Sie können sich selbst überzeugen, Mr. Scrooge. Danke, danke. Es geht mich nichts an. Es genügt, wenn ein Mann sein eigenes Geschäft versteht und sich nicht in das anderer Leute mischt. Das meinige nimmt meine ganze Zeit in Anspruch. Deshalb guten Abend, mein Herr. Guten Abend. Warten Sie. Hier, nehmen Sie das. Ich habe leider nicht mehr. Gott segne Sie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So hat wenigstens mein Neffe mit seinem letzten Heller der Wohltätigkeit gefrönt. Brav, brav, mein Lieber. Onkel, essen Sie heute mit uns. Sieh zu, dass es für euch reicht, lieber Fred. Ich verzichte gern. Onkel. Warum hast du dich eigentlich verheiratet? Weil ich mich verliebte. Weil er sich verliebte? Ja. Das ist beinahe noch blödsinniger als deine fröhliche Weihnacht. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Was haben Sie für einen Grund, Onkel, uns nicht am Heiligen Abend zu besuchen? Auf Wiedersehen. Ich brauche nichts von Ihnen. Ich verlange nichts von Ihnen. Warum können wir nicht gute Freunde sein? Auf Wiedersehen, Herr Neffe. Ich bedauere von Herzen, Sie so hartnäckig zu finden. Ich habe diesen Versuch gemacht, Weihnachten zu ehren, dem Fest des Friedens und der Versöhnung. Ich will meine Freude bis zuletzt behalten. Darum fröhliche Weihnachten, Onkel. Und ein glückliches neues Jahr. Der hartherzige Ebenezer Scrooge ließ seinen Neffen ohne Gruß gehen. Dann verriegelte er die Tür zu seinem Kontor, als hätte er Angst, dass etwas von dem fröhlichen Treiben auf der Straße zu ihm eindringen könnte. Er nahm die Kerze von dem Pult und begab sich damit in das Zimmer, das sich hinter dem Kontor befand. Hier löschte er sie. Denn er fand, dass die Flamme des Kamins, die von einem einzigen Scheit herrührte, genug Licht verbreiten würde. Er legte seine Halsbinde ab, zog seinen Schlafrock und die Pantoffeln an und setzte sich vor das Feuer, um seine Suppe zu essen. Die winzige Flamme warf seltsame, lange Schatten an die dunklen Wände des Raumes. Sie bewegten sich bei jedem Luftzug des knisternden Feuers hin und her. Und plötzlich glaubte Scrooge in einem der Schatten, das Gesicht des alten Marley zu erkennen. Unsinn! Sein Kompagnon Jakob Marley war seit 7 Jahren tot. Scrooge legte seinen Kopf auf die Lehne des großen Sessels. Er war müde. Doch bevor er die Augen schließen konnte, fiel sein Blick auf den langen Klingelzug in der Ecke. Es war eine alte, nicht mehr gebrauchte Klingel, die mit einem unbewohnten Zimmer im oberen Stockwerk des Hauses in Verbindung stand. Zu seinem großen Erstaunen sah er, wie die Klingel anfing, sich zu bewegen. Erst so wenig, dass sie kaum einen Ton von sich gab, aber bald schellte sie laut. Und mit ihr jede Klingel des Hauses. Plötzlich hörten sie auf. Man vernahm vom unteren Teil des Hauses ein Klirren, als ob jemand eine schwere Kette über die Fässer des Weinkellers schleppte. Jetzt erinnerte sich Scrooge, gehört zu haben, dass Gespenster Ketten schleppen sollten. Das Klirren wurde lauter. Es kam die Treppe herauf, näherte sich dem Zimmer. Es kam, ohne zu verweilen, durch die schwere Tür herein. Das sterbende Feuer im Kamin flammte plötzlich auf, als ob es rufen wollte: Ich kenne ihn. Es ist Marleys Geist. Marley. Jakob Marley. Nein, du kannst es nicht sein. Du bist seit 7 Jahren tot. Ich bin es. Ebenezer Scrooge. Seit 7 Jahren tot wie ein Türnagel. Du weißt es nicht besser, Scrooge. Was weiß ich nicht? Dass ich seit meinem Tode viele Tage unsichtbar neben dir gesessen habe. Kein sehr angenehmer Gedanke. Es ist der schwerste Teil meiner Buße, zu der ich verurteilt bin. Jakob. Und zu der man auch dich verurteilen wird. Ich komme heute Nacht zu dir, um dich zu warnen. Es gibt noch eine Möglichkeit für dich, meinem Schicksal zu entgehen. Eine Möglichkeit und eine Hoffnung. Ich trage eine schwere Last mit mir. Eine Kette, die ich während meines Lebens geschmiedet habe. Sie ist schwer. Sehr schwer von meinen Schulden. Schulden? Du und Schulden? Du warst einer der reichsten Geschäftsleute. Ich habe andere Schuld auf mich geladen. Schwere Schuld. Wie du, Ebenezer Scrooge. Die Schuld des versteinten Herzens. Barmherzigkeit, Versöhnlichkeit und Liebe. Ich habe sie nicht gekannt. Ich lebte nur mit Hauptbüchern, Geldkassetten und Kontrakten und Mahnungen, die ich schrieb. Mahnungen an unverschuldet arm gewordene, denen ich mit Gefängnis drohte, wenn sie nicht zahlen würden. Wie du, Ebenezer. Willst du wissen, wie schwer und wie lang die Kette ist, die du selbst trägst? Du schmiedest nun schon 7 Jahre länger daran als ich. Warum bist du zu mir gekommen in dieser Gestalt? Von jedem Menschen wird verlangt, dass er sein Herz auftut für seine Mitmenschen. Und tut er es nicht zu seinen Lebzeiten, so ist er verdammt, nach seinem Tode durch die Welt zu wandern und immer wieder zu sehen, was er Unrechtes getan hat. Es ist schrecklich, Scrooge. Denn nun möchte man alles wieder gut machen und kann es nicht mehr. Es ist Weihnachten, Scrooge. Zu dieser Zeit der fröhlichen Herzen leide ich am meisten. Ich habe in dieser schönsten Nacht des Jahres meinen Blick nie erhoben zu dem Stern von Bethlehem, der die Weisen zur Wohnung der Armen geführt hat. Für mich gab es keine Armen. Ich wollte sie nicht sehen. Wie du, Ebenezer. Ich verstehe, Jakob. Ich habe den Auftrag, einen Besuch zu künden. Einen Besuch? 3 Geister werden zu dir kommen in dieser Nacht. Die Geister der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnachten. Ist das die Hoffnung, von der du sprachst? Ja. Du wirst ihnen nicht ausweichen können. Versuch es nicht. Es ist deine einzige Hoffnung, den Weg zu vermeiden, den ich gehen muss. Und nun leb wohl, Ebenezer Scrooge. Schau mich noch einmal an, denn du siehst mich nicht mehr. Erinnere dich um deinetwillen an das, was zwischen uns geschehen ist. Und Jakob Marleys Erscheinung verschwand. Scrooge glaubte wahrzunehmen, dass sich das Fenster geöffnet und die geisterhafte Gestalt in den finsteren, kalten Nachthimmel erhoben hätte. Doch das Fenster war geschlossen und mit einer dichten Kruste von Eisblumen überzogen. Wie konnte er sich so narren lassen? Das war ein Traum. Ein böser Traum, nichts weiter. Er wandte sich vom Fenster fort, um sich erschöpft in seinen Lehnstuhl am Kamin zu setzen. Da nahm er den ersten Besuch wahr, den ihm Marley verkündet hatte. Mitten in seinem Zimmer stand hoch aufgerichtet eine Gestalt, von einem hellen Schein umgeben. Sind Sie der Geist, dessen Erscheinung mir vorhergesagt wurde? Ich bin es. Und wer seid ihr? Ich bin gekommen, dich auf eine Reise mitzunehmen. Auf eine Reise? In die Vergangenheit. In deine Vergangenheit. Komm. Jetzt in der Nacht? Es ist kalt. Sie werden entschuldigen, ich habe nur meinen Schlafrock an und die Pantoffeln. Komm. Berühre meine Hand. Ich habe Angst. Zum ersten Mal in deinem Leben, Ebenezer Scrooge. Wir schweben über der Erde. Die Stadt verschwindet unter uns. Es wird hell. Ja, es wird hell. Die Felder dort und die Landstraße im Schnee, das rote Haus. Erinnerst du dich, Scrooge? Das kleine Dorf mit der Kirche, die Brücke über dem hellen Fluss, hier war ich als Knabe. Hier hast du gelebt, vor vielen Jahren. Bring mich näher an diese Dinge. Erinnerst du dich an diesen Weg hier? Ob ich mich erinnere, ich könnte ihn mit geschlossenen Augen gehen. Wer führt denn das Schulhaus? Die Kinder, meine Schulkameraden, sie gingen in die gleiche Klasse mit mir. Da Valentin, wir nannten ihn Ali Baba. Und sein Bruder Orson, er wollte immer eine Prinzessin heiraten. Er trägt seinen Papagei Robinson. Der Papagei hieß Robinson Crusoe. Er nimmt ihn mit nach Hause. Ja, sie verabschieden sich. Sie fahren alle weg nach Hause. Es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten. Und alle dürfen nach Hause zu ihren Familien. Bis auf einen Knaben. Bis auf einen. Er sitzt allein im kahlen, kalten Klassenzimmer und wird die Feiertage hier im Internat verbringen. Sein Vater hat ihm verboten, nach Hause zu kommen. Siehst du ihn? Ja, er weint. Damals habe ich viel geweint. Ja, damals hast du noch geweint, Ebenezer Scrooge. Alle durften nach Hause, nur ich nicht. Was hast du, Ebenezer Scrooge? Nichts, nichts. Reut dich etwas? Heute Abend, der kleine Junge vor meiner Tür, ich habe ihn weggejagt, ohne ihm was zu geben. Es reut dich, Ebenezer. Und das ist gut. Ich will nicht länger an diesem Ort bleiben. Führ mich fort. Erinnere dich, was noch geschah damals. Sieh hin. Ich sehe noch immer das Klassenzimmer und den weinenden Knaben. Das bist du, Ebenezer, an einem Weihnachtsabend vor vielen Jahren. Die Tür öffnet sich, ein Mädchen kommt herein. Meine kleine Schwester. Weine nicht mehr, es wird alles gut. Ich bin hierher gekommen, um dich abzuholen. Ich soll dich mit nach Hause nehmen. Stell dir vor, Vater ist nicht mehr böse. Du sollst ganz zu uns zurückkommen. Du brauchst nie wieder in dieses schreckliche Internat. Was sagst du jetzt? Lass uns Weihnachten feiern, Ebenezer. Ich freue mich so. Meine kleine Schwester Fanny. Ich erinnere mich genau, wie sie mich damals abholen kam. Deine Schwester Fanny. Sie hatte ein so gutes Herz. Sie hat dich mit dem Vater versöhnt. Sie war ein zartes Wesen, sehr anfällig für die geringste Krankheit. Sie ist jung gestorben. Ja, mit 25 Jahren. Sie hatte sehr glücklich geheiratet. Und hatte ein Kind. Deinen Neffen Fred, Ebenezer. Mein Neffe. Ich habe ihn heute ohne Gruß weggehen lassen. Es reut dich, Ebenezer. Und das ist gut. Lass uns einen anderen Ort und ein anderes Weihnachtsfest sehen. Komm. Erinnerst du dich an dieses Haus, vor dem wir jetzt stehen? Aber ja, es ist Fezziwigs Großhandelskontor. Hier habe ich meine Lehrzeit verbracht. Lass uns hineingehen. Da ist er, der alte Fezziwig, wie er leibt und lebt. Und da ist Dick Wilkins, mein Freund und Mitlehrling. Und wen siehst du dort, an dem Schreibpult? Das bin ich, vor vielen Jahren. Es war ein Weihnachtsabend wie heute, Ebenezer. Erinnere dich. Gleich wird der alte Fezziwig sein Schreibzeug aus der Hand legen und nach der Uhr sehen. 7 Uhr. Feierabend. Ebenezer Dick, räumt auf, Jungs. Die Pulte und die Tische zur Seite. Heute wird aus dem Kontor des alten Fezziwig ein Ballsaal. Wer das ganze Jahr gearbeitet hat, darf am schönsten Tag des Jahres feiern. Kommt, ich fass mit an. Den Tisch. Guten Abend, Mr. Fezziwig. Dort. Ja. Ah, da kommen schon die ersten Gäste, die Musikanten. Willkommen und fröhliche Weihnachten. Ja, so war es. So war es an jedem Weihnachtsabend beim guten alten Fezziwig. Da kommen seine 3 Töchter die Treppe vom oberen Stockwerk herunter, im besten Sonntagsstaat. Und da, Mrs. Fezziwig, eine etwas korpulente Dame. Och, ich erinnere mich an alle. Fezziwig hat mal wieder die ganze Stadt bei sich zum Weihnachtspunsch eingeladen. Nur herein, alle miteinander. Am Weihnachtsabend ist Platz für jeden beim alten Fezziwig. Hier sind Kuchen und Punsch. Der Braten wird euch auch schmecken und dazu ein Glas Porter. Nur nicht schüchtern, greift zu und lasst es euch schmecken. Fröhliche Weihnachten miteinander. Herr Musikus, fangt an. Ich will mit meiner Frau den Ball eröffnen. Meine liebe Martha, darf ich bitten? Der alte Fezziwig mit seiner lieben, rundlichen Gemahlin. Sie tanzen besser als wir Jungen alle zusammen. Ist das ein fröhliches, schönes Fest, dieser Weihnachtsabend. Seitdem sind Jahre und Jahre vergangen, Ebenezer Scrooge. Das alles hast du längst vergessen. Ja, das liegt weit zurück. Ein Narr, dieser Fezziwig, nicht wahr? Hat selbst keinen allzu gefüllten Beutel und feiert mit dem Pack von Untergebenen fröhliche Weihnachten. Welch ein Narr, nicht wahr, Ebenezer Scrooge? Er war der fröhlichste Mensch, den ich kannte. Und er hat uns alle glücklich gemacht mit den kleinen Freuden, die uns dieses Fest bescherte. Er war mein Lehrmeister. Ein guter Kaufmann, der nie ein böses Wort zu seinen Untergebenen gesagt hat. Du hast bei ihm gelernt. Ja, das Führen von Büchern und Geschäften. Sonst nichts. Sonst nichts? Von ihm hätte ich lernen können, wie man seine Mitmenschen glücklich machen kann. Es reut dich, Ebenezer, und das ist gut. Komm, lass uns weiter wandern auf dieser Reise durch deine Vergangenheit. Ein paar Jahre später, du warst inzwischen ein erwachsener junger Mann und hattest dich verlobt mit einem hübschen Mädchen. Bella. Doch sie war arm. Du wolltest sie deshalb nicht heiraten. Nein, es war anders. Sie selbst hat die Verlobung gelöst. Ich habe sie sehr gern gehabt. Es war dir nur recht, dass sie dir dein Wort zurückgab. Du hast die Freude und Erfüllung nicht kennengelernt, eine Familie zu haben. Fröhliche Kinder, eine gütige Frau. Es ist genug, ich will nichts mehr sehen. Es gäbe noch viel zu sehen in deiner Vergangenheit. Führ mich weg von hier. Ich musste dir die Schatten gewesener Dinge zeigen, Ebenezer Scrooge, damit du einsiehst und bereust. Ebenezer Scrooge saß wieder in seinem Lehnstuhl vor dem Kamin. Die winzige Flamme des heruntergebrannten Scheites erinnerte ihn, dass eine gewisse Zeit vergangen sein musste. Er starrte wie abwesend auf das kleine, bläulich züngelnde Licht, das im nächsten Augenblick ganz verlöschen musste. Doch da geschah etwas Merkwürdiges. Die Flamme richtete sich plötzlich auf, wurde größer und heller, verbreitete auf einmal einen wundervollen, wärmenden Schein, der das ganze Zimmer erfüllte. Scrooge glaubte, ein fernes Glockenläuten zu vernehmen. Die Angst und Traurigkeit, die eben noch sein Herz zusammengeschnürt hatten, waren verflogen. Ein sehr heiteres, festliches Gefühl überkam ihn, als er plötzlich eine Stimme sagen hörte: Guten Abend und fröhliche Weihnachten, Mr. Scrooge. Aus der nun ganz hell lodernden Flamme des Kamins trat ein festlich gekleideter junger Mann auf ihn zu und bot ihm freundlich die Hand. Scrooge tat dasselbe, als müsste es so sein. Und in diesem Augenblick verschwand das Zimmer, in dem sich dies alles abspielte, und sie gingen beide mit leichten, federnden Schritten durch die festlich geschmückten Straßen. Die Fensterläden der Geschäfte waren weit geöffnet und luden zum Kauf ein. Da gab es dicke Truthähne beim Geflügelhändler, dort Körbe voll Kastanien, Äpfel und Birnen. Herrliche Nüsse und Trauben, Orangen und Marzipan. Und jedes Geschäft war voll fröhlicher, einkaufender Leute, die mit vollen Körben und Taschen nach Hause eilten. Es war jetzt dunkel geworden. Der Laternenanzünder machte seine Runde und aus den Häusern drang der Glanz der lodernden Feuer in Küchen und Kaminen. Jedes Haus schien an diesem Abend Gäste zu erwarten. Ebenezer Scrooge betrachtete dies alles und wäre gern mitgelaufen mit all den ungeduldig fröhlichen Menschen. Doch wohin sollte er gehen? Welchen Einkauf tätigen? Welches einladende Haus besuchen? Er erschrak, als er seinen Bürodiener Cratchit vorübergehen sah. Er kam aus der Kirche dort, und neben ihm humpelte ein kleiner Junge auf Krücken gestützt, die dürren Beinchen von Metallschienen umklammert. Nun sah sich Scrooge zum ersten Mal nach seinem Begleiter um. Wo war der festlich gekleidete junge Mann, der ihn aus seinem dunklen Zimmer hierher geführt hatte? Hier bin ich, Ebenezer Scrooge. Ich bin immer neben dir. Das war doch Cratchit, der eben hier vorüberging. Dein Bürodiener Cratchit, ja. Mit seinem jüngsten Sohn. Der kleine, gelähmte Junge? Ist Cratchits Kind. Das wusste ich nicht. Du weißt sehr wenig, Ebenezer. Deshalb habe ich dich mitgenommen auf diesen Weg. Wer bist du? Ich bin der Geist dieser Weihnachtsnacht. Aber denke jetzt nicht darüber nach, Ebenezer. Lass uns den heutigen Weihnachtsabend sehen. Den heutigen Weihnachtsabend? Berühre mein Gewand. Warum? Man wird dich da nicht wahrnehmen, nicht sehen können. Das dürfte für dich angenehmer sein, Ebenezer. Denn die Menschen, die wir besuchen werden, würden sich bei deiner leibhaftigen Anwesenheit sicher weniger wohlfühlen. Wohin willst du mich führen? In dieses Haus dort. Es ist Cratchits Wohnung. Komm. Nein, nein. Du hast Angst davor zu sehen, Ebenezer. Cratchit mit 15 Schilling die Woche und Frau und Kindern sprach von fröhliche Weihnachten. Du sollst sie sehen, diese fröhliche Weihnachten. Komm. Belinda, Peter, ihr müsst mir helfen. Was soll ich denn tun, Mama? Vater wird gleich aus der Kirche zurück sein mit Tiny Tim. Dann wollen wir essen. Hol das Geschirr, Belinda. Ja. Und du, Peter, kümmere dich um das Besteck. Ja, gern. Und um die Kartoffeln. Sie müssen gleich gar sein. Ja, Mama. Wo nur Masa bleibt. Vielleicht kommt sie gar nicht. Ach, das wäre so schade. Wir sind bisher an jedem heiligen Abend beisammen gewesen. Du weißt, Mama, Martha hat vor dem Fest immer viel zu tun. Das ist bei Putzmacherinnen nun mal so. Ja, ich weiß. Mein Gott, wenn nur der Braten etwas geworden ist. Papa freut sich so darauf. Na und wir auch, Mama. Hier sind die Teller. 15 Schilling hat er gekostet. Einen ganzen Wochenlohn von Papa. Dafür ist nur einmal Weihnachtsabend im Jahr, Mama. Ja, du hast recht. Mama, da ist sie. Unsere Schwester Masa kommt. Da bin ich. Guten Abend. Masa. Und fröhliche Weihnachten. Guten Abend, Masa. Fein, dass du da bist. Fröhliche Weihnachten. Guten Abend, Mama. Guten Abend, Kind. Ich hatte schon Sorge, dass du nicht kommst. Das Essen ist gleich fertig. Ich konnte nicht früher hier sein, Mama. Du weißt, es ist immer so viel zu tun vor den festlichen Tagen. Alle reichen Damen wollen einen neuen Hut zu Weihnachten. Ja. Aber ich bin doch rechtzeitig da, nicht wahr? Aber ja, Martha, ich freue mich ja so. Wo sind denn Papa und Tiny Tim? Sie müssen gleich hier sein. Papa ist mit Tiny Tim in die Kirche gegangen. Du weißt, die Mitternachtsmesse ist für unser krankes Brüderchen zu spät. Und er wollte so gern am Heiligen Abend in die Kirche. Wie geht es ihm? Ich muss immer an ihn denken. Nicht besser, Martha. Die Lähmung ist weiter fortgeschritten. Er kann kaum noch gehen. Ich habe ihn jetzt 6 Wochen nicht gesehen. Es ist nicht schön, so weit entfernt von euch arbeiten zu müssen. Wir sind so zufrieden, dass du Arbeit hast, mein Kind. Und dass es dir gefällt. Oh, ich muss mich um den Braten kümmern. Ach, das hätte ich doch beinahe vergessen. Peter, mein großes Brüderchen, denk dir, ich habe eine Stellung für dich in Aussicht. Was? Sie bringt vorerst zwar nur 5,5 Schilling die Woche. Martha, du bist ein Engel. 5,5 Schilling. Oh, ich werde überlegen, in welchen Aktien ich meine Ersparnisse anlege. Papa und Tiny kommen. Robert, Tiny, ihr seid da. Dann können wir ja gleich mit unserem Weihnachtsessen beginnen. Es ist alles fertig. Schaut nur, Martha ist gekommen. Guten Abend, Papa. Guten Abend. Guten Abend, Tiny Tim. Wie geht es dir? Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, mein kleiner Tiny. Ach, Papa, ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ja, komm, Tiny. Setz dich gleich dorthin. Ihr seid ja auch sehr angestrengt, wisst ihr? Wir waren in der Kirche, Papa und ich. Ja, setz dich, Tiny, und ruh dich aus. Ja, Papa. Gleich kommt das Essen. Das war doch anstrengend für ihn und auch das Wetter. Im Schnee kann er noch schlechter gehen. Es wird doch besser werden mit ihm, Papa. Ich weiß nicht. Er ist jetzt so verträumt. Heute, als wir nach Hause gingen, sagte er, er hoffe, die Leute hätten ihn in der Kirche gesehen, denn er sei ein Krüppel und es wäre vielleicht gut für sie, sich am Heiligen Abend an den zu erinnern, der Lahme gehend und Blinde sehend machte. So, ihr Lieben alle, zu Tisch, wenn ich bitten darf. Ich bin so glücklich, dass der Braten etwas geworden ist, Robert Cratchit. Denn er hat dich genug gekostet. Ach, ich bitte dich, sprich jetzt nicht davon. Lasst uns ein fröhliches Weihnachtsmahl halten. Peter? Ja, Papa? Schenk uns allen ein. Es ist zwar nur ein Fläschchen Wein, das ich erübrigen konnte, aber wir wollen alle anstoßen auf ein fröhliches und gesegnetes Weihnachten. Gesegnete fröhliches Weihnachten. Fröhliches Weihnachten. Und ich möchte auch jemanden nicht ausschließen, obwohl ihr vielleicht erstaunt sein werdet. Es ist Mr. Scrooge, dem wir zu verdanken haben, dass ich wenigstens 15 Schilling die Woche verdiene, um einmal im Jahr ein fröhliches Weihnachtsmahl halten zu können. Wollt ihr nicht anstoßen? Nein, Robert, das kann ich nicht. Dieser Mr. Scrooge ist ein hartherziger, gefühlloser Mensch. Geizig, nur auf seinen Vorteil bedacht. Es hätte ihm nichts ausgemacht, dich auch heute bis spät in die Nacht arbeiten zu lassen. Wie jeden Tag. Auch morgen, am Feiertag, musst du zu ihm in sein Kontor. Und das alles für einen Hungerlohn. Liebe Frau, es ist Weihnachten heute. Das Fest der Versöhnung. Wenn er nur hier wäre, ich würde ihm gehörig meine Meinung sagen. Er ist heute ein sehr einsamer Mann, glaube es mir. Und deshalb... Ein frohes Fest. Auch für Mr. Scrooge. Fröhliche Weihnachten. Gesundheit. Gesundheit. Gott segne uns alle und jeden. Komm, Ebenezer Scrooge. Lass uns nun weitergehen. Sag mir nur eins. Wird Cratchits jüngster Sohn, wird der kleine Tiny Tim wieder gesund werden? Ich sehe einen leeren Stuhl in der Kaminecke. Und eine kleine Krücke. Ohne einen Besitzer sorgfältig aufbewahrt. Was bedeutet das? Wenn die Zukunft diese Schatten nicht verwischt, wird das Kind sterben. Mein Gott. Was tut es, Ebenezer? Ist es nicht gut, wenn die Kranken, die arm sind, sterben? Sie vermindern dann die überflüssige Bevölkerung. Das sind deine eigenen Worte, Ebenezer. Und der Kleine hat auf meine Gesundheit angestoßen. Ich bereue... Ich bereue zutiefst, was ich gesagt habe. Wer darf entscheiden, welche Menschen leben und welche sterben sollen? Ich bin vielleicht unwürdiger zu leben als dieses armen Mannes Kind. Dies zu entscheiden steht einem anderen zu. Doch komm, Ebenezer Scrooge. Die schönste aller Nächte ist bald vorüber. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Und möchte dich noch einen Blick in ein anderes Haus tun lassen. Wohin führst du mich? Was ist das für ein Haus? Ein fröhliches, festliches Haus. Hier solltest du heute Abend zu Gast sein. Doch du hast es abgelehnt. Mein Neffe? Ja, es ist das Zuhause deines Neffen. Das hübsche junge Mädchen am Klavier? Ist seine glückliche Frau. Und die anderen? Gäste. Auch dein Neffe hat sich Gäste ins Haus gebeten. Wie jeder an diesem schönsten Abend. Es ist die Schwester seiner Frau und ein Freund. Komm nur näher. Ich möchte nicht. Ich würde stören. Nein, komm nur. Sie werden uns nicht wahrnehmen können. Der liebe Topper. Was wäre unser Gesang ohne seinen wundervollen Bariton? Och, du machst Witze, Fred, und willst mich nur in Verlegenheit bringen. Habe ich nicht recht, meine Damen? Doch, natürlich. Er singt doch wundervoll. Lasst uns anstoßen, ihr Lieben. Auf deine Fröhlichkeit, lieber Fred, die so herrlich ansteckend ist. Auf deine liebe Frau und deine reizende Schwägerin. Mr. Topper ist heute sehr freigebig mit Komplimenten. Und auf diesen wunderschönen Weihnachtsabend, den ich bei euch verleben darf. Zum allgemeinen Wohl und fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Der Punsch ist wunderbar. Mhm. Er regt den Geist an. Und deshalb schlage ich jetzt den hochwohllöblich Anwesenden ein kleines Spiel vor. Ein Spiel? Nun, nach dem guten Essen, das du, meine liebe besorgte Hausfrau und Gattin, so köstlich bereitet hast. Danke. Ja, nach unserem schönen Gesang zu Ehren des Festes darf man auch an diesem Abend ein Spiel nicht auslassen, finde ich. Wird doch dieses Fest zu Ehren eines Kindes gefeiert. Und Kinder spielen gern, meinst du? Erraten, mein Liebes. Was schlägst du vor? Ein Ratespiel, liebe Schwägerin. Aha. Passt auf. Ich denke mir etwas aus und ihr werdet es erraten. Oh, das kenne ich. Ich werde nur mit Ja oder Nein antworten. Das muss euch auf die Lösung bringen. Das ist aber schwer. Nur Mut, nur Mut. Fangt an. Ist das ein Gegenstand? Nein. Ein Tier? Ja. Oh, dahinter verbirgt sich etwas Sonderbares. Passt auf. Ein hässliches Tier? Ja. Ein wildes Tier? Ja. Ein Pferd? Nein. Ein Ochse? Nein. Eine Kuh? Nein. Ein Tiger? Nein. Ein Hund? Nein. Ein Bär? Nein. Ein hässliches Tier, ein wildes Tier. Ist es ein Tier, das brummt? Ja. Und doch kein Bär? Hält es sich vielleicht in London auf? Ja. Läuft in den Straßen herum? Ja. Wird aber nicht in einer Menagerie gezeigt und auch nicht geschlachtet? Nein. Ah, oh, dann habe ich es. Ich weiß es. Na? Dein Onkel Scrooge? Ja. Da hättest du eigentlich die Frage nach einem Bären mit Ja beantworten müssen, lieber Schwager. Ja, ja, da hat deine Schwägerin recht. Dann wären wir eher darauf gekommen. Obwohl das bestimmt nicht seine Absicht sein kann. Findet ihr nicht, dass uns mein Onkel Scrooge großen Spaß bereitet hat? Trinken wir ein Glas Punsch auf sein Wohl, ja? Prost. Prost. Weißt du, dass er mich heute gefragt hat, warum wir geheiratet hätten? Und was hast du zur Antwort gegeben? Nun, die Wahrheit. Weil ich mich in dich verliebt habe. Oh. Das ist noch blödsinniger als dein Wunsch nach fröhlicher Weihnacht, hat er zur Antwort gegeben. Für ihn ist Weihnachten dummes Zeug. Er weiß es nicht anders. Schade. Das ist eine Schande für ihn, finde ich. Du musst es nicht so ernst nehmen. Mit einem solchen Menschen kann ich keine Nachsicht haben, lieber Schwager. Nein, aber Mitleid. Mitleid? Ja, sein Streben nach Reichtum und Gewinn hat ihn blind gemacht für Freundschaft und Liebe. Nun ist er allein in seinem Alter. Ich finde das des Mitleids wert. Und deshalb versuche ich jedes Jahr, ihn an diesem schönen Abend zu uns zu bitten. Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch sein will. Deshalb besuche ich ihn und frage, wie es ihm geht. Du hast recht, Fred. Vielleicht sieht er eines Tages, dass das Glück und die Zufriedenheit in dieser Welt nicht vom Reichtum abhängen. Und dass wir nichts von ihm verlangen, von seinem Geld, meine ich. Nein. Er sollte nur in seinem Testament seinen armen Diener Cratchit mit 50 Pfund bedenken. Das wäre ein gutes Werk. Ich finde, die Herren sollten noch einmal dem Punsch zusprechen. Was meint ihr? Recht so. Lasst uns anstoßen auf diesen schönen Abend. Trotz unseres unverbesserlichen Onkels. Er wollte meinen Wunsch nach fröhlichen Weihnachten nicht annehmen. Er soll ihn trotzdem haben. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Ja, fröhliche Weihnachten. Auch dir und deinen Lieben, mein Neffe. Du hast ganz recht. Ich habe vieles falsch gemacht. Er kann dich nicht hören, Ebenezer Scrooge. Aber ich möchte, dass er es hört. Er soll wissen, dass ich ihm Unrecht getan habe. Ihm und so vielen anderen. Der heilige Abend geht für dieses Jahr zu Ende. Nein, wir haben doch noch Zeit. Zeige mir mehr von diesem Fest. Lass uns im Haus meines Neffen bleiben. Oder anderswo, vielleicht bei Cratchit. Ich möchte nicht zurück. Du hättest dort sein können, wenn du gewollt hättest, Ebenezer. Ich weiß. Ich muss dich jetzt verlassen. Es ist Mitternacht. Nein, nein, lass mich nicht allein in dieser Nacht. Bleib bei mir. Scrooge griff wie ein Ertrinkender nach dem Gewand des Geistes. Doch es entglitt seine Hand. Und die Gestalt, die ihn durch die gegenwärtige Weihnachtsnacht geführt hatte, war plötzlich verschwunden. Der letzte Stundenschlag des fernen Big Ben verkündete das Ende dieses heiligen Abends. Drohender Nebel hüllte alles ein und ließ die eben noch anheimelnd wirkenden Häuser mit ihren warmen Lichtern verschwinden. Ebenezer Scrooge fror. Er wollte nach Hause gehen, konnte aber keinen Schritt tun. Wie angewurzelt blieb er stehen und ließ den drohenden Schatten auf sich zukommen. Die Erscheinung war in einen schwarzen Weidenmantel gehüllt, der nichts von ihr sichtbar werden ließ als eine ausgestreckte Hand. Scrooge erinnerte sich schauernd an die Vorhersage des alten Marley. Der dritte Geist stand vor ihm. Der Geist der zukünftigen Weihnachten. Seines zukünftigen Lebens. Ich fürchte dich mehr als die Erscheinungen, die ich bisher gesehen habe. Ich weiß, ich muss auch dich begleiten und sehen, was du mir zeigst, Geist der Zukunft. Führe mich, wohin es auch immer sei. Führe mich. Die Erscheinung bewegte sich von ihm fort und nahm ihn mit. Es wurde plötzlich heller und Ebenezer Scrooge stand vor seinem Kontor auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Seltsam. Alle Läden vor den Fenstern waren geöffnet, auch die Tür. Es musste Vormittag sein. Dort begrüßten sich ein paar Kaufleute, die er von der Börse erkannte. Er näherte sich ihnen, um ihr Gespräch zu belauschen. Nein, Näheres weiß ich auch nicht, verehrter Geschäftsfreund, nur, dass er nicht mehr lebt. Wann ist er denn gestorben? Letzte Nacht, glaube ich. Ich dachte, er würde nie sterben. Es wird ein recht armseliges Begräbnis werden, fürchte ich. Wieso? Na, werden Sie mitgehen? Psst. Sehen Sie, wer da sein Kontor verlässt? Ist das nicht Mrs. Dilber? Ja, die Leichenwäscherin. Und das Bündel auf ihrem Rücken trägt sie zum alten Joe. Wetten? Und er kauft doch jeden Lumpen und jedes gestohlene Stückchen. Na? Habe ich zu viel gesagt? Dort verschwindet sie im Keller des alten Joe. Joe! Joe! Bist du da? Wo steckst du denn, alter Knochenhändler? Dann nicht solchen Lärm. Ich glaube, ich habe im ganzen Laden kein so rostiges Eisen wie diese Türangeln. Was für dich, so? Das habe ich mir denken können, dass du die Erste bist. Mach das Bündel auf und sag mir, was es wert ist. Bettzeug. Handtücher. Ja. Zwei alte silberne Teelöffel da. Hey. Ist dann eine Zuckerzange. Ein paar alte Stiefel. Die sind ja kaum noch zu gebrauchen, die Dinger. Weißt ja, wie geizig er war. Hat sich nie was Neues gekauft. Alten Geizhaus nach seinem Tode was wegzunehmen, ist keine Schande. Besonders für ein armes Luder wie unser eins. Jeder hat das Recht, nur für sich zu sorgen. Hat er es uns nicht immer vorgemacht? Der hätte die Sachen auch nach seinem Tode noch gern behalten. Der. Es war niemand bei ihm, als er starb. Allein sterben zu müssen. Gottes Gericht. So wie der sich um die Armen gekümmert hat, müsste es härter ausgefallen sein, das Gottesgericht. Na, sag mir schon, was ich für die Sachen bekomme. Das ist ja alles nicht viel wert, weil du es bist, 10 Schilling. Was? 10 Schilling? Ist ja allein die Bettdecke wert. Die Bettdecke? Ja. Also gut 12 Schilling. Aber kein Penny mehr. Na, siehst du, Joe, das ist ein Wort. Her damit. Hätte ich mir nicht träumen lassen, dass der alte Geizhals mal so enden würde, Joe. Im Leben hat er uns nur verscheucht. Wenn man in seine Nähe kam und eine Hand nach einem Almosen ausstreckte, dann ist er uns wenigstens nach seinem Tode nützlich. Wer ist der Tote, dessen letzter Besitz dort verhandelt wird? Warum muss ich das mit ansehen? Geist der zukünftigen Zeit, warum zeigst du mir das alles? Was hat das mit mir zu tun? Ich weiß, das Los dieses unglücklichen Toten, den niemand betrauert, könnte das meine werden. Es könnte, aber ich werde mein Leben ändern. So wird es nicht kommen mit mir, nicht wahr? Warum antwortest du nicht? Ich will ein anderer Mensch werden. Ich will an meine Vergangenheit denken, an alle Fehler, die ich gemacht habe. Ich werde in der Gegenwart leben und alles Unrecht wieder gut machen, das ich angerichtet habe, damit die Zukunft und mein Ende nicht so werden, wie ich es mit ansehen musste. Glaubt mir, ihr Geister, die ihr mich besucht habt, die ihr mich geführt habt in dieser Weihnachtsnacht. Glaubt mir doch! Glaubt mir! Cratchit, das ist Cratchit. Ich habe geträumt. Ich habe das alles nur geträumt. Mr. Scrooge! Ja, ich komme gleich. Ich mache sofort auf, Cratchit. Sofort. Guten Morgen, Mr. Scrooge. Ja, guten Morgen. Kommen Sie rein. Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber ich habe mich etwas verspätet. Wie spät ist es denn? 9:30 bereits, Mr. Scrooge. So, 9:30? Und wann sollten Sie hier sein? 9:00, selbstverständlich. Selbstverständlich. Es soll nicht wieder vorkommen, Sir, bestimmt nicht. Es ist wegen gestern, wissen Sie, wir haben ein bisschen gefeiert. Es ist eben nur einmal im Jahr Heiliger Abend. So, gefeiert haben Sie. Na ja, nun, in aller Bescheidenheit, Sir. Mit Ihrer Familie? Ja, Sir. Auch mit dem kleinen Tiny Tim? Ja, Sir. Er war natürlich auch dabei. Ich war vorher mit ihm in der Kirche. Wie geht's ihm? Seine Lähmung ist nicht schlimmer geworden, hoffe ich. Es geht ihm den Umständen entsprechend, Mr. Scrooge. Aber woher wissen Sie? Ich habe nie zu Ihnen von meinem kranken Jungen gesprochen. Den wievielten haben wir heute, Cratchit? Den 25. Dezember, Weihnachtsfeiertag, Sir. Sie haben mich heute hier bestellt für den Vormittag. Nein, es war kein Traum. Das war kein Traum. Ist Ihnen nicht gut, Mr. Scrooge? Doch. Mir geht's jetzt viel besser, Cratchit. Wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf, Mr. Scrooge, Sie haben noch Ihren Schlafrock an. So? Ja, und die Nachtmütze auf. Nachtmütze? Kümmern Sie sich gefälligst um Ihre Arbeit, Cratchit. Sie sind spät genug gekommen. Jawohl, Sir. Verzeihung. Wer kräht denn da draußen? Es ist der kleine Junge von gestern Abend. Er steht aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Jagen Sie ihn bitte nicht wieder fort. Fortjagen? Ja, ich weiß, er stört Sie, Mr. Scrooge. Holen Sie ihn rein. Bestrafen Sie ihn nicht, bitte. Ich werde ihm bedeuten, woanders zu singen. Holen Sie ihn her zu mir sofort, Cratchit. Ja, jawohl, Sir. Nachtmütze, Schlafrock, weg damit. Es ist heller Vormittag. Wie kann man nur so lange schlafen, Scrooge? Nein, ich habe nicht geträumt. Jakob Mane, ich danke dir. Und ich danke auch euch, ihr Geister, die ihr mir erschienen seid in dieser Weihnachtsnacht. Ich danke euch. Ich habe doch nichts Böses getan. Lassen Sie mich doch gehen. Mr. Scrooge wollte, dass ich dich herbringe. Ah, da bist du ja, du Schlingel. Verzeihen Sie, Sir, aber ich... Still. Du hast Angst vor mir, nicht wahr? Ja, Sir. Würdest du mir trotzdem einen Dienst erweisen, wenn ich dich darum bitte? Ich weiß nicht, Sir. Pass mal auf. Du kennst doch den Laden des Geflügelhändlers hier in der Ecke. Natürlich. Ich habe da gestern einen Truthahn vor der Tür hängen sehen. Einen großen, einen ganz großen. Ach, Sie meinen den großen Preistruthahn? der fast so groß ist wie ich? Den meine ich. Hängt er noch dort? Ich glaube ja. Dann geh sofort zum Geflügelhändler und sag ihm, er soll diesen Truthahn hierher schicken zu mir. Komm mit dem Träger wieder und ich gebe dir einen Schilling. Wenn du in weniger als 3 Minuten zurück bist, bekommst du eine halbe Krone. Ich laufe. Danke, Sir. Mr. Scrooge, ich darf Ihnen sagen... Halten Sie den Mund, Cratchit. Ich habe wichtige Geschäfte. Ich muss einen Wagen rufen. Hey! Hey, Kutscher! Hey! Hierher! Sind Sie frei? Jawohl, Sir! Wohin soll's gehen? Warten Sie hier vor meinem Kontor. Die Fahrt geht gleich los. Sie wollen wegfahren, Mr. Scrooge? Seien Sie nicht so neugierig, Cratchit. Sagen Sie mir lieber, was Sie bei mir für ein Gehalt bekommen. Aber Mr. Scrooge, wissen doch, ich arbeite für 15 Schilling die Woche. Ich weiß, ja. Würden Sie auch weiter bei mir arbeiten wollen, Robert Cratchit, wenn ich Ihnen ab heute das Doppelte dieser Summe zahlen würde? Das Doppelte? Mr. Scrooge. Hier ist der Träger mit dem Truthahn. Mr. Scrooge. Hier ist eine halbe Krone, mein Junge. Oh, danke. Danke, Mr. Scrooge. Und fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Wo wohnen Sie, Cratchit? In Camden Town, Mr. Scrooge. Natürlich in Camden Town. Wie konnte ich denn das vergessen? Ich war ja gestern erst dort. Wie meinen? Nichts. Kutscher! Sir! Kutscher, fahren Sie diesen Herrn hier sofort nach Camden Town. Sehr wohl, Sir. Hier haben Sie das Geld für die Fahrt. Danke sehr. Na los, los, Cratchit, steigen Sie ein. Und hier, vergessen Sie das Wichtigste nicht. Den Truthahn, er gehört Ihnen. Oh, Mr. Scrooge. Na los, Kutscher, los, fahren Sie schon. Hey! Guten Appetit. Und fröhliche Weihnachten, Robert Cratchit. Und Ebenezer Scrooge war zufrieden. Zum ersten Mal in seinem Leben zufrieden mit dem, was er getan hatte. Es schien ihm, als hörte er die Glocken der alten Londoner Kirchen zum ersten Male läuten, als er durch die Straßen ging. Mit seinem besten Anzug bekleidet, ein großes Geschenkpaket unter dem Arm, stapfte er durch den Schnee einem nahen Haus entgegen. Er musste wohl ein recht fröhliches Gesicht machen, denn viele Leute, denen er begegnete und die er gar nicht kannte, riefen ihm ein fröhliches Weihnachten entgegen. Und er erwiderte diesen Gruß lachend und glücklich. Die Schneeflocken fielen dichter vom Himmel. Und Ebenezer Scrooge freute sich, sein Ziel erreicht zu haben. Er war mit einem dicken weißen Pelz bedeckt, als er schließlich am Haus seines Neffen die Klingel zog. Eine hübsche junge Frau öffnete und blickte ihn erstaunt an, denn sie kannte ihn nicht. Scrooge aber wusste seit letzter Nacht, dass es seines Neffen Fred Frau war. Deshalb sagte er nur, »Sagen Sie Ihrem Mann, er hat Besuch bekommen. Er und seine Frau. Besuch von einem wilden Tier, das durch die Straßen Londons läuft, das brummt, aber doch nicht in einer Menagerie gezeigt wird.« Onkel Scrooge! Ja! Hey. Onkel Scrooge! Ja! Der Weihnachtsabend. Wir brachten ein Hörspiel von Lothar Schluck nach der Erzählung von Charles Dickens. Musik Max Roth. Es wirkten mit Leonard Stecke als Ebenezer Scrooge, sein Neffe Helmut Ahner, Robert Cratchit, Karl Helmer, Jacob Marley, Georg Braun, die Geister Klaus Miedl und Rüdiger Lichti, der Erzähler Sigmar Schneider. Ferner hörten wir Christa Lorenz, Ute Marien, Claire Rappmund, Janina Richter, Annette Roland, Iris Tenge, Eva-Maria Wert, Jochen Wallin, Norbert Gescher, Horst Werner Loos, Steffen Müller, Pierre Peters Arnolds, Robert Rathke, Hans Röhr, Erwin Schastock, Herbert Schimkat, Werner Simon, Albert Venor und andere. Es spielte das Rundfunkorchester des Südwestfunks unter der Leitung von Jirgi Starek. Ton und Schnitt Udo Schuster und Liane Meiser. Regie Lothar Schluck.